Der Mann auf dem Hollandrad schlingert beim Fahren leicht hin und her. Liegt vermutlich an den vielen Flaschen Kindle, die sie sich im Studio heute genehmigt haben. Was anderes erlauben die da ja nicht. Es wurde von vornherein abgelehnt, Drogen zu nehmen im Studio. Also es gab's nicht. Nothing would rather move. Shit. Bis 3:30 ging heute die Session. Anstrengend, aber hat sich gelohnt. Das Lied, das er dabei geschrieben hat, ist eins seiner besten. Das weiß er jetzt schon. Und wenn ich an den Song jetzt denke, an Heroes, den alles definierenden Bowie Berlin Song, dann muss ich einfach mal feststellen, dass der ziemlich genial ist. I sing all the time. Nun radelt er nach Hause auf seinem Hollandrad. Leicht angeschickert, Holzfällerhemd, Jeans, Schnauzbart. Also er hatte ein kariertes Hemd an, er sah eigentlich aus wie so ein Arbeiter, nicht? Aus einer Fabrik. Einfach irgend so ein normaler Typ. Also ganz unspektakulär. Ein Typ auf dem Rückweg von der Arbeit. Spätschicht, leicht einen drin. Er genießt das, hier einfach so ein normaler Typ zu sein. Er hat sonst so selten Gelegenheit dazu. We can be heroes forever and ever. Ruhe da unten! Andere Leute müssen morgens früh raus! What you say? I've never felt freer than I did in Berlin. Ich habe mich nie wieder so frei gefühlt. David Bowie in Berlin. Von Christian Möller. I wish I could swim like dolphins can swim. Berlin, August 1976. In einem Haus in der Hauptstraße 155 in Schöneberg zieht ein neuer Mieter ein. Na denn, wenn es passiert. Große Berliner Altbauwohnung. Das war jetzt nicht irgendwie überhaupt nichts Dolles, irgendwie ganz normal. Claudia Skoda, Modedesignerin. Seit David Bowies Berliner Zeit mit ihm befreundet. That's it? Ja? Yes. Welcome. Okay. Thanks. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Mister? Mister? Ist Mister. Mister. Er hat sich dann also ein Bärtchen stehen lassen, dass man ihm im Gesicht schon gar nicht mal so gut erkannt hat. Und wenn er auf der Straße lief, da hat kein Mensch den erkannt. Auch in seinem Mietshaus weiß anfangs keiner, wer er ist. Es ist ein Mann namens David Jones, der hier einzieht. Das steht zumindest auf dem Klingelschild. Naja, wenn Sie noch was brauchen, sagen Sie einfach Bescheid, Mr. Jones. Mr. what? Oh, yeah. All right. Dankeschön. Der hat in der Hauptstraße gewohnt unter seinem bürgerlichen Namen. Niemand hat sich groß geschert. Jim Raketa, Fotograf. Bekannt geworden für seine Porträts von Stars wie Jimi Hendrix, Mick Jagger, Nina Hagen, Iggy Pop und David Bowie. Das war der gewaltige Trick, wie er wieder den Tank vollgekriegt hat. Weil ich glaube, dieses Wort Low von seiner einen Platte, das trifft es ganz besonders, weil ich glaube, dass er ziemlich ausgebrannt war, als er nach Berlin kam. Rückblende. Ein Jahr vorher. He's more than just a rock star. He is the consummate rock performer. He is, of course, David Bowie. Die Grammy Awards. März 1975 in New York. Der Mann, der gerade auf die Bühne kommt, ist der größte Rockstar auf diesem Planeten. Vielleicht sogar noch auf ein paar anderen. Man weiß das nicht. Immerhin war er mal als Ziggy Stardust im Weltall unterwegs. Rote Haare, grüne Augen und ein blau-rotes Zickzack-Set quer über das Gesicht geschnitten. Ziggy, der bisexuelle Alien-Rockstar. So kennt ihn jeder in den 1970er Jahren. Eine Kunstfigur, aber für Bowie bald schon mehr. Meine ganze Persönlichkeit war davon angegriffen. David Bowie. Interview im Melody Maker 1977. Ich dachte, ich kann ihn auch zu Interviews mitnehmen. Warum ihn nur auf der Bühne lassen? Es wurde gefährlich. Ich machte mir Sorgen um meine psychische Gesundheit. Ich war gefährlich nah an der Grenze. Nicht körperlich, aber mental. Aber körperlich sieht's auch nicht gerade gut aus. Auf der Bühne bei den Grammys steht ein bleiches Skelett im schwarzen Anzug. Zuletzt in Los Angeles hat er sich fast nur noch von Milch, Kokain und Paprika ernährt. Wog nur noch 50 Kilo bei 1,78 Körpergröße. Auf manches blicke ich heute mit totalem Horror zurück. Es war eine traumatische Zeit. Er hat Paranoia-Anfälle. Sieht Raumschiffe, die ihn abholen wollen. FBI-Agenten, die ihn überwachen. Arbeitet gleichzeitig wie ein Blöder. Geht auf Welttournee, überall in riesigen Hallen vor tausenden Fans. Zwischendrin Zusammenbrüche und Momente der Klarheit. Ich merkte, dass die Umgebung von Los Angeles sehr schädlich war für meine Arbeit. Es inspirierte mich nicht mehr. Deshalb fühlte ich mich auch so klaustrophobisch und von der Welt abgeschnitten. Ich entwickelte eine heuchlerische Einstellung. Es war ein Kampf zwischen Materialismus und Ästhetik. Mein Interesse war nie der Rock'n'Roll. Daraus habe ich kein Geheimnis gemacht. Ich war ein mäßig guter Maler, der ein neues Medium finden wollte. Und da war ich nun also genau im Zentrum von diesem durchgeknallten und schmierigen Rock-Zirkus. Es war wirklich nicht mehr als ein Zirkus. Und ich hätte nicht drin sein sollen. Am Ende meines Aufenthalts in Amerika wurde mir klar, ich muss experimentieren, neue Formen des Schreibens entdecken, eine neue musikalische Sprache entdecken. Das hatte ich mir vorgenommen. Deshalb bin ich nach Europa zurückgekehrt. Herzlich willkommen euch allen zu den Berlin Music Tours. Wir machen heute eine spezielle Tour. Wir folgen nämlich David Bowies und Iggy Pops Spuren in der Stadt, die sie uns hinterlassen haben. Das sind einige, sie waren einige Zeit hier. 1976 bis 1978 lebt David Bowie in Berlin. Sein Kumpel Iggy Pop kommt bald hinterher. Die beiden leben in einer WG in der Hauptstraße 155. Aber soviel ich weiß, hat David ihn dann in ein anderes Apartment in dem Haus verwiesen, weil er hat ihm immer den Kühlschrank leer gefressen. Edu Meyer, Toningenieur, arbeitete in den Hansa-Studios in Berlin-Kreuzberg mit David Bowie und Iggy Pop zusammen. Also David hat Iggy Pop eigentlich immer so ein bisschen von oben herab behandelt. Der war so ein Atlatus von ihm, so ein Anhängsel. Die tauchten da jedenfalls gemeinsam auf und Iggy Pop war also immer dabei, irgendwie, also auch im Studio. In den Hansa-Studios produzieren sie einige ihrer wichtigsten Alben. Bowie, Low und Heroes, Iggy, Lust for Life und The Idiot. Ihre gemeinsame Zeit hier gehört inzwischen fest mit zum Mythos der Stadt, wie Checkpoint Charlie, Luftbrücke und Mauerfall. Deshalb die Berlin Music Tour, Popkultur-Sightseeing im klimatisierten Kleinbus. Rückblick in eine Zeit, als Berlin noch nicht hip war, sondern schäbig und abgefuckt. Berlin von damals muss man sich einfach mal imaginieren als ein Ort der Verwahrlosung. Also wir hatten breite Straßen und völlig vernachlässigte, Fassaden, auf denen dann die Punks ihre Parolen sprühten. Und es war einfach ein ziemlich deprimierender Ort eigentlich. Mit Rostlauben, in die irgendwelche Bügel als Antennen gestopft waren. Das war kein bequemes Pflaster Mitte der 70er. Das war jetzt nicht irgendwas, wo man mit Stolz draufblickt und sagt, das ist aber eine schöne Hometown. Aber wer will das auch schon? Eine schöne Hometown. Aus denen fliehen sie ja alle. Aus ihren Städten in Schwaben und Ostwestfalen und sonst wo in der BRD. Ich bin oft in Westberlin, auch schon bevor ich da hingezogen bin, hingefahren von Wolfsburg aus. Wolfgang Müller. Künstler, Autor, Musiker. Gründete in den späten 70ern die Band Die tödliche Doris. Hat ein Buch über die Subkultur Westberlins geschrieben. In Westberlin gab es halt einfach alle möglichen Leute zu treffen. Also damals war das ja eigentlich noch relativ problematisch, wenn Leute irgendwie nicht ins Raster gepasst haben, also rein optisch. Und es gab viele junge Leute, die nach Westberlin gegangen sind und dort sozusagen mit ihrem Leben experimentierten, die wissen wollten, ob es auch jenseits von entfremdeter Arbeit und Stumpfsinnigkeit irgendetwas gibt, wofür sich das Leben vielleicht lohnen könnte. Die Stimmung in Berlin war schon anders, meinetwegen als in Mannheim oder Heidelberg oder andere deutsche Städte, weil irgendwann mal immer die Mauer kam. Esther Friedmann, Fotografin, gebürtige Amerikanerin, aufgewachsen in Mannheim. Ende der 70er bis Mitte der 80er die Freundin von Iggy Pop. Ich weiß noch damals, da sind wir ja mit der S-Bahn auch durch den Osten gefahren. Da war plötzlich alles dunkel, alles verbarrikadiert. Und dann wusste man genau, mein Gott, wir fahren jetzt durch Ost-Berlin. Und dann wurde es dann plötzlich wieder hell, da war man wieder im Westen. Die Stimmung in der Stadt war schon kurios und bedrückend. Also für uns war halt immer irgendwo, war die Mauer, irgendwo war es einfach zu Ende, nicht? Hier vorne in der Köthner Straße sieht man einmal den Mauerverlauf auch noch ganz schön über dieses Kopfsteinpflaster, genau da, wo die Leute jetzt langlaufen, unten, für alle, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag da sind, kann man das ja gut nachvollziehen, also hier war wirklich Feierabend. Die Köthner Straße, in der Nummer 38 liegen die Hansa-Studios. Heute ist hier Tourismus-Hochbetrieb, in den 70ern ist das noch anders. Das war also eine Ackerfläche, die ganze neue Stadt, die da heute existiert. Das war also nur ein Feld, ein großes Feld. Und es waren überall Kaninchen. In der Köthener Straße lagen Schienen noch drin, früher vor der Straßenbahn. Und das Haus als solches hatte einen Volltreffer bekommen, 1945. Hatte also gewaltige Außenmauern und war deswegen stehen geblieben in dem Bombenhagel, den die Engländer da veranstaltet haben, wo wirklich bis auf diese drei Häuser alles platt war. Und im Verlauf dieser Sitzung im Hansa-Studio haben wir viel zu kämpfen gehabt mit Renovierungsarbeiten innerhalb des Hauses. Also es wurde immer irgendwo an irgendeiner Ecke gehämmert, gebohrt, auch in der Zeit, wo David Bowie da war. Für David Bowie ist es genau die richtige Atmosphäre. Tabula rasa, alles im Umbruch. Gut, um nochmal neu anzufangen. Musik machen, die ganz anders klingt als alles, was er bisher gemacht hat. Dunkler, minimalistischer, experimenteller. So wie der Krautrock, den er in letzter Zeit so viel gehört hat. Bands aus Deutschland wie Kraftwerk, Neu oder Tangerine Dream. Sowas will er machen. Ich hatte so das Gefühl, dass Edgar Fröse von Tangerine Dream, der ja nun leider verstorben ist, dass der ein bisschen so eine Vaterfigur oder eine Leitfigur für ihn gewesen ist, der ihm dann gesagt hat, komm noch mal nach Berlin. Und hier gibt es ein tolles Studio und da haben wir auch schon gearbeitet und das wäre doch vielleicht was für dich. Und dann hat sich das wohl ergeben und daraufhin fand er dann auch meine erste Begegnung mit David Bowie im Hansa-Studio statt, wo er sich das anguckte und dann also spontan entschied, The Big Hall by the Wall, das ist also mein Aufenthaltsort für die nächste Zeit, also für das, was ich jetzt vorhabe. The Big Hall by the Wall. Die Mauer immer im Blick, kaum 200 Meter weg. Vom Studio aus kann man direkt drauf gucken. Frontstadt, ja, es war wirklich Frontstadt. Hinter der Mauer auf der Ostseite ein großes Haus. Auf dem Dach die Türme mit den Grenzschützern. Mit Maschinengewehr und mit Feldstechern. Und wir haben im Sommer da mit Visconti und Bowie auf einem Fenster gearbeitet. Tony Visconti, Musikproduzent. Arbeitete unter anderem mit T-Rex, den Stranglers, David Bowie und Morrissey zusammen. Und die haben genau gehört, was da an Musik lief. Und die haben da auch mit ihren Ferngläsern reingeguckt. Und über dem Mischpult hingen so Lampen, um die Regler zu beleuchten. Und dann habe ich mal so eine Lampe hoch und habe die in Richtung dieses Turms da oben gerichtet, um denen ein Zeichen zu geben. Wir sind hier, hallo. Just giving them a signal, you know? Let them know we are here. Say hello. Hallo, Genossen. No, Ido. Na, auch noch so spät auf im real existierenden Sozialismus? Fucking crazy. David, say something. No, stop it. That's not funny. Also ein bisschen Ido. Spaß. Ein bisschen Spaß muss doch sein. Wobei alle beide dann also unterm Pult verschwanden und ganz it's aufgeregt waren und funny. Dachten, jetzt reagieren die da oben auf dieses Signal. Vielleicht schießen die sogar. Also das weiß man ja nicht. Aber ich habe sie beruhigt und gesagt, die kennen uns hier genau, die wissen, was hier abläuft und die haben auch Spaß daran. Und die haben Langeweile da oben, die hören einfach nur zu. Low war eine Reaktion auf dieses langweilige grün-graue Rampenlicht von Amerika. Ich musste mich da selbst rausziehen. Nach Europa gehen und sagen, verdammt nochmal, wird dir darüber klar, warum du all das hier machen wolltest? War es wirklich nur, um in L.A. herumzukaspern? Du musst dich selbst mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Such dir ein paar Leute, die du nicht verstehst und einen Ort, wo du nicht wirklich sein willst. Und geh mal wieder selbst Lebensmittel einkaufen. Ja, David Bowie wirkte auch dann quasi wie ein Gespenst, ne? Also jemand, der irgendwie wie ein Spiders from Mars halt, der gelandet ist in dieser merkwürdigen Umgebung und dann so ein bisschen verloren rumstand und dann aber zum ersten Mal, hat er selber gesagt, dann zum Bäcker gegangen ist, seine Schrippen gekauft hat und so, ganz normal und nicht belästigt wurde. Moin, was darf sein? Two of these, I don't know the name, zwei von dieser, this one. Meinen Sie Schrippen? Brötchen? Yes, Schribbe, yeah, thank you, zweimal Schribbe. Nehmen Sie vier, sind im Angebot, wa? Angebot, what? Also, vier. Okay, yeah, thank you. Bitteschön. Selbst einkaufen gehen, unbehelligt die Straße lang gehen, nicht auffallen. Bitte, ja. Für einen Weltstar wie Bowie alles ziemlich schwierig. Ach, mit den Berlinern hat's geklappt. Nochmal? No. Ohne dass jemand ihn anspricht auf der Straße, konnte er sich frei bewegen. Die Leute waren ja nett oder grummelig, so ein bisschen wie deren Art ist. Aber er war nichts Besonderes. Keiner hat ihn besonders behandelt. Und das spricht ja eigentlich sehr für ihn, dass er das auch genossen hat, dass er das genießen konnte. Also ich glaube, das ist eine gute Position ist, wenn man sich unauffällig bewegt, weil man dann mehr beobachten kann. In dem Moment, wo er sich als Bowie irgendwo reingeschoben hätte und mit großer Entourage und gewaltigem Auftrieb, hätte er gar nicht so viel mitgekriegt. Ich fühle mich jetzt mehr wie ein normales Fließbandprodukt. Nicht mehr wie etwas, das 10.000 Menschen dringend zum Leben brauchen, die sich scheinbar für jeden Furz von mir interessiert haben. Auf dem Rad ist er viel in der Stadt unterwegs. Dass es den Leuten oft gar nicht auffällt, wer da an ihnen vorbeifährt, liegt natürlich auch daran, dass er hier so anders aussieht als auf der Bühne. Keine Glitzeranzüge, keine Siegelfrisur, sondern Kurzhaarschnitt, Schnauzbart, Jeans, Holzfällerhemd. In Kreuzberg, da gab es so einen Laden für Berufsbekleidung, den gibt es immer noch, John Glad hießen die. Und die haben diese Zimmermannanzüge gehabt und so Bauarbeiterhosen und Jacken, so praktisch und so Gummischuhe und so. Und da ist er hin und hat sich eingekleidet und da war er so klein, waren die Hosen ihm oft zu lang. Dann mussten wir ihm die mal kürzen. Das ist ja nicht so groß, ne? So, also. Ja, und der wollte nicht auffallen, also von Glamour keine Spur. Naja, die wollten richtige Berliner sein, klar. Die, das sind Bowie und Iggy Pop. Im Ja, ich habe ein bisschen Deutsch. Die beiden sind schon seit Jahren befreundet. Super Kumpels, aber trotzdem konkurrierende, aber auf eine nette Art. So, Jungs, Boys. Typische Boys. 1973 hat David Iggys Album Raw Power produziert. Und weil Iggy das mit den Drogen genauso schlecht im Griff hat wie er selbst, hat er ihn zu sich nach Berlin geholt. The first thing I ever saw when I drove through the East to get to Berlin the first time, and I still don't know what these were banners. Über die Transitstrecke fahren die beiden durch Ostdeutschland nach West-Berlin. An den Brücken hängen riesige Banner. I was with Bowie, and there were banners hung from the overpasses along the Autobahn, and it just said, "Ich bin dabei." Realsozialistische Parolen. Iggy wird ein bisschen mulmig. And I thought, holy shit. Okay, I get it. I'll be cool. You're what? I am near, man. And I thought, holy Christ. Als sie in der Stadt ankommen, gefällt es ihm dann aber ziemlich gut. And it was a beautiful, beautiful town. And people treated you well and courteously. Everywhere you went. Alle hier sind nett zu ihm. Auch die alten Ehepaare, bei denen er seine Hemden kauft. And, you know, there were a lot of older couples, and they had small Wohnenladen there. And they would have a little shop, and you could buy a shirt for 2 marks, you know, and it was still in its package from the 50s. Ein Hemd für 2 Mark, immer noch in der Verpackung aus den 50ern. You know, and you could go to your corner bar, and you get a very, very good beer, with a good, you know, good Fass beer with a good head on it. Very cheap. In den Eckkneipen gibt es gutes Bier, aber setz dich besser nicht an den Stammtisch. Just don't try to sit in the Stammtisch, you know. Sogar ein paar Brocken Deutsch hat er in dieser Zeit gelernt. Ich habe vergessen meine Mot, no, that's French. Meine Worten. Ich habe gelernt auf die Kneipen und die Ecken mit die Alten. Die Jungen will nicht sprechen mit mir. They hated it. You know, all the German students were all grumpy and very, very testy about everything. Die deutschen Studenten in West-Berlin waren schlecht gelaunt und misstrauisch. Die wollten ihr Hasch rauchen und in Ruhe gelassen. They just wanted to smoke their hash and be left alone, basically. Nightclubbing heißt der Song. Er handelt vom Ausgehen. Ja, Nightlife. Ja, Iggy ist oft ausgegangen. Ich war ja nicht immer dabei mit David. Die haben oft ihre Streifzüge gemacht. Ich weiß, sie sind gerne in Berlin ausgegangen. Das for sure, also. Und haben dabei neue Leute kennengelernt. Zum Beispiel Esther Friedmann. Sie ist eigentlich wegen ihres Freundes nach Berlin gezogen. Und läuft dann eines Abends auf einer Party Iggy über den Weg. Ich wusste ja gar nicht, wer er ist. Er hatte diese riesige blaue Augen und war unheimlich schön. Und sehr schöner Mann. Und das war mein erster Eindruck. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ist auch ein schöner Mann auch geblieben. 7 Jahre lang sind die beiden ein Paar. Wohnen im gleichen Haus wie David Bowie. Hauptstraße 155. In Schöneberg haben sie wohl 2 der berühmtesten Leute oder vielleicht sogar die 2 berühmtesten Musiker, die wir am Hansa-Studio auch schon mal am Wickel hatten. David Bowie und Iggy Pop. Hier früher durch diese braune Tür sind sie drin. Oben erste Etage. Von uns aus gesehen linke Seite haben sie gewohnt in einer ziemlich großen Wohnung. 6-7 Zimmer Wohnung. Es war ja wie ein Atrium. Man konnte also einmal durch alle Zimmer einmal rumgehen. Und in allen Zimmern keine Möbel natürlich, war eine leere Wohnung, die da übernommen haben. Aber es lag überall eine Matratze, also falls Besucher kamen, konnten die da übernachten. Und in einem Zimmer stand eine Staffelei, also er hat auch gemalt, das konnte man da sehen. Kann mich aber nicht mehr erinnern, welches Bild da so gerade auf der Staffelei stand. Und dann eben dieses Musikzimmer, wo man also ein bisschen Equipment und auch eine Gitarre hatte und eine Stereoanlage, wo man also so sich besprechen konnte. You will be queen. I will be... Anfangs wohnen sie hier zusammen in einer WG. Bowie, seine Assistentin Coco Schwab, Iggy und Esther. Und weil Bowie der ist mit dem meisten Geld, sorgt er dafür, dass der Kühlschrank voll ist. Perfekt. Dann kam Iggy nach Hause und der war teilweise ein bisschen auf Upturn, auf Turkey, hat den Kühlschrank leer gefressen, hat ein bisschen Chaos in der Wohnung angerichtet und irgendwann meinte Bowie wohl zu ihm, es tut mir leid, wir sind zwar noch Freunde, aber bitte such dir was Eigenes. Und dann war Iggy ein bisschen traurig, aber hat im Hinterhof 155, da habt ihr auch noch die Nummer dran, weil über dem Hauseingang hier rechts ist er ja gar nicht mehr zu sehen. Dadurch, zur linken Seite, zweite Etage, hatte Iggy dann so eine Zwei-Zimmer-Butze mit Esther. Es war seine erste Wohnung, seine erste eigene Wohnung in der Hauptstraße. Und er liebte die Wohnung, er fand die so fantastisch. Der hatte sogar eine gestreifte Tapete mit Goldkordel. Er dachte, das gehört jetzt dazu. This is a man's apartment. Und das gehört dazu, eine gestreifte Tapete mit Goldkordel. Oben drüber so eine Borte. You got the key, Max. Du auf. Oh. Oh, shit, James. Hast du schon wieder vergessen? What? Was habe ich vergessen? Ja, den Ofen. It's fucking cold in here. Oh, fuck. Sorry, sweetheart. Oh, I'm freezing. You idiot. Fuck, ich mache sofort Feuer, Süße. Okay, oh shit, I'm so sorry. Wie oft habe ich dir schon gesagt, lass es nicht ausgehen. Es ist November, it's cold, for God's sake. Naja, unsere Wohnung war recht bescheiden, die war im zweiten Stock. Wir hatten am Anfang Kohleöfen und das war schon für uns beide was ganz Neues. Für ihn als Amerikaner aus Detroit und für mich als Jewish Princess aus der Schlüterstraße. Einen Kaffee wollte ich euch noch zeigen, wo die abgehangen haben. Das neue Ufer, also jetzt steht der hier natürlich auch total super. Ich würde sagen, Schöneberg. Das Interessante war ja wirklich, dass tatsächlich, dass so queere Szene, schwule Szene, zum Beispiel am Neulendorfplatz, schwul-lesbische Szene, ist am Neulendorfplatz schon gewesen in 20er Jahren, interessanterweise. Anderes Ufer ist eine Kneipe, die also ein Haus weiter ist, von Hauptstraße 155. Heißt heute Neues Ufer. Hieß damals Anderes Ufer, weil also die Schulszene da stattfand und er dadurch also doch sehr angezogen wurde und hat da also abends gesessen und sein Feierabendbier getrunken nach dem Studio oder wie auch immer. Dass Bowie auf Frauen und auf Männer steht, ist kein Geheimnis. In Berlin hat er eine Affäre mit der transsexuellen Sängerin und Tänzerin Romy Haag. Ja, die mochten sich sehr gerne. Romy ist ja auch eine tolle, eine irre Person, ja, einfach so von ihrer Charisma und auch mit ihrer sehr weiblicher als Weiber manchmal und dann mit ihrer Bar und mit ihren Bühnenauftritten, das war ja zu der Zeit faszinierend. Sie hatte eine Bar, Chiromie, das war wirklich der Treffpunkt damals in Berlin, da liefen diese ganzen Bohème-Shows, also so ein Mix aus dieser Bohème, dann 20er, 30er Jahre, bisschen Punkrock, bisschen Disco, also sie hat ganz viele Sachen da verbunden und da waren sie alle, da war Mick Jagger von den Stones, da war Freddie Mercury von Queen, wenn der hier gefeiert hat, Bowie. Das ist etwas, das ihn an Berlin schon länger anzieht. Die Vergangenheit der Stadt. Die wilden 20er Jahre, als Berlin als modernste, liberalste Stadt Europas gilt. Der Thin White Duke, eine seiner Kunstfiguren mit streng zurückgegelten Haaren, Hut und dreiteiligem Stresemann-Anzug, ist ein Tribut an diese Zeit. Naja, Bowie hat ja sich bezogen ganz stark auf Christopher Isherwoods Roman Goodbye to Berlin, der später als mit Liza Minnelli da als Kabarett verfilmt wurde. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Und dieser Film Der war ein Riesenerfolg und auch in der Punkszene in London zum Beispiel ein Riesenerfolg oder im Ausland. Und der hat sozusagen, es war im Grunde der Werbefilm für Berlin. Weil Berlin war in Wirklichkeit ziemlich morbid und abgewrackt. Aber jetzt kommt plötzlich ein Film, der so in den 20er Jahren, 30er Jahren diese Grenze zum Faschismus spielt und die Leute unglaublich fasziniert. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Ja, in dem Roman von Christopher Isherwood, da geht es ja auch um diese merkwürdige Verschränkung, dass das einerseits sehr liberal ist, so ein bisschen Tanz auf dem Vulkan, und es kommen aber die Nazis und es kommt schon die Reaktion im gleichen Moment auf diese Liberalität. Wird ja auch schon thematisiert. Also das brennt sozusagen. Ich glaube, ich hätte einen verdammt guten Hitler abgegeben. Interview im Rolling Stone, 1976. Ich wäre ein hervorragender Diktator. Sehr exzentrisch, ziemlich verrückt. Solche Sätze hört man Mitte der 70er in Interviews oft von ihm. Großbritannien würde davon profitieren, wenn es von einem faschistischen Diktator angeführt würde, sagt er im britischen New Musical Express. Ich glaube stark an den Faschismus. Tut er das wirklich? Oder ist es nicht eher das Kokettieren mit dem Verbotenen? Machen viele damals. Die Punks in London malen sich Hakenkreuze auf die Jacken. Die Love-and-Peace-Parolen der Hippies sind langweilig geworden. Man will was Gefährliches, was Aufregendes. Hitler war einer der ersten Rockstars. Sieh dir einen seiner Filme an, wie er sich bewegt hat. Er hätte einen guten Mick Jagger abgegeben. Denn er auf die Bühne kam, hatte er sein Publikum im Griff. Er war kein Politiker, er war Medienkünstler. Er hat ein ganzes Land inszeniert. David Bowie war eben sehr interessiert an den Dingen, an den Überbleibseln aus der Nazi-Vergangenheit. Das konnte man ja also merken, dass er da viel auch drüber sprach. Und er hat ja dann auch den Osten besucht und hatte auch ein Auto zeitweilig, diesen schwarzen Mercedes, diesen bunten Mercedes, wo er ja auch mal diesen Hitlergruß dann abgelichtet wurde mit Hitlergruß. Da bringt Edu Meyer jetzt ein bisschen was durcheinander. Das berühmte Foto im schwarzen Mercedes stammt von der Victoria Station in London. Und ob die erhobene Hand ein Hitlergruß ist oder einfach nur ein Winken für die Fans, ist nicht ganz klar. Aber die Faszination für die Ästhetik des Faschismus ist nicht zu leugnen. Und sie lässt ihn natürlich in Berlin erst recht nicht los. Dann gibt es auch dieses Foto, wo er vor der Wache steht, nicht? Unter den Linden, diese berühmte Stelle, die es heute auch noch gibt. Also vorm Zeughaus war das. Da steht er mit verschränkten Armen im Wehrmachtmantel. Vor dem Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus. Was ist das für eine seltsame Obsession? Vielleicht hat es zu tun mit Grenzen. Und dem Überschreiten von Grenzen. Zwischen den Geschlechtern, zwischen Ziggy Stardust und Thin White Duke, zwischen Ost und West, zwischen Vergangenheit und Zukunft. In Berlin passiert all das gleichzeitig, vermischt und überlagert sich. An einem Abend geht Bowie mit Romy Haag aus. Am nächsten Tag trägt er Karohemd. Er läuft durch Straßen, deren Gebäude schon in der Weimarer Republik da waren. Und er hört Zukunftsmusik. Von der Elektronikband Tangerine Dream zum Beispiel. Mit deren Kopf Edgar Fröse ist Bowie gut befreundet. Zum launigen Radiointerview im Nachtprogramm des RIAS kommt er aber trotzdem nicht mit. Es gibt Leute, die behaupten, du bist nur in Berlin, um endlich mal ein Autogramm von David Bowie zu kriegen. Ist das richtig? Natürlich ist das richtig. Das ist korrekt. Ich meine, das liegt doch auf der Hand, oder? Aber ja, David Bowie produziert gerade wieder in Berlin. Ja, produziert gerade wieder in Berlin. Mit Eno zusammen, ne? Ja, das ist richtig. Warum hast du den David Bowie nicht mitgebracht heute Abend? Ja, ich habe ihn telefonisch nicht erreicht heute. Und warum nicht? Nur erzähl doch bitte. Erzähl doch, warum du ihn telefonisch nicht erreicht hast. Sein Telefon war blockiert. Ja, und warum blockiert? Vielleicht hat er es nicht bezahlt. Das wollte ich doch hören. Der Star, der seine Telefonrechnung nicht bezahlen kann? Schwer vorstellbar. Aber finanziell ging es ihm damals wohl wirklich nicht besonders. Fast pleite sei er damals gewesen, sagt er in Interviews. Deshalb auch die für seine Verhältnisse bescheidene Wohnung in Schöneberg. Deshalb auch der rostige alte Mercedes von 1965, den er fährt. Mit dem kutschiert er seine neuen Freunde durch die Stadt. Leute aus der Kultur- und Kreativszene, die sich damals in Berlin entwickelt. In den 76, 77, 78er Jahren gab es einen riesigen Trend in Berlin, dass Leute eben in diese sterbenden Betriebe neue Lofts bauten mit neuen Ideen. Und da haben sie Möbel gemacht oder gestrickt oder fotografiert oder irgendwas. Und da waren so Leute wie Claudia Skoda oder meinetwegen auch meine Fabrik. Das waren so eigentlich neue Standorte, an denen sich eine neue Jugend trainierte. Claudia Skoda lernt David Bowie über einen gemeinsamen Freund kennen. Ja, und dann klingelte das irgendwie einen Abend und machte die Tür auf. In der Fabrik war das damals in Kreuzberg. Da stand vor der Tür David, Iggy und Coco Schwab, die drei. David Bowie habe ich mir natürlich völlig anders vorgestellt. Ne? Aber Iggy, den fand ich toll. Also der sah so richtig gut, sleazy, so wie man das gerne hatte in der Zeit. Und da hat man sich öfter gesehen, man ist auch zusammen ausgegangen, im Nachtleben damals, tanzen gegangen oder wir sind häufig dann abends noch so um die Häuser gegangen. War ja auch bekannt, dass Berlin so eine gewisse dekadente Stadt ist durch dieses, man muss ja nicht um 10 die Bürgersteige hochklappen, sondern man konnte die ganze Nacht durchfeiern. Die Streifzüge durch die Nacht beginnen gern im Restaurant von Ossi Wiener. Exil war ein schönes Restaurant am Paul-Linke-Ufer. Da gab es ein Billardzimmer hinten raum und da hat der David sehr gern Billard gespielt. Und deftig gegessen. Ja, ja, auf österreichische Küche oder deutsche Küche fanden die ganz toll. Klar, nach Kalifornien, wo niemand was isst. Da gab es ein Gericht, das war Hirn. Und das mochte er sehr gerne. Da ist er sehr gerne hingegangen. Dann zum Tanzen in den Dschungel. Mit dem New Yorker Studio 54 wird das gern verglichen. Da treffen sich Ende der 70er, Anfang der 80er wirklich alle. Martin Kippenberger, Nina Hagen, die Humpe-Schwestern, Nick Cave, Blixer Bargeld und das Punk-Girl Ratten-Jenny. Die hat auch Bowie beeindruckt. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das ich dort kennenlernte. Interview im Tagesspiegel, 2002. Auf ihrer Schulter saß eine Ratte, die mit einer Kette festgebunden war und ihr überall auf dem Kleid herumkletterte. Es war ziemlich schräg. Da waren überhaupt sehr schräge Leute. Ich erinnere mich an zwei Typen, die wir immer wieder trafen. Sie hatten Glatzen und waren als Chirurgen verkleidet, inklusive Gummihandschuhen und Stethoskop um den Hals. Auch ziemlich bizarr. Vom Dschungel geht's weiter ins SO 36. Das war so eine der ersten so Punkläden mit Live-Musik. Und das hatte, glaube ich, Martin Kippenberger mit Freunden gegründet. So, wenn wir ausgingen, dann sind wir da auch vorbei. Meistens so von abends 8 bis morgens um 2, 3. Manchmal früher, manchmal später. Kommt drauf. Kam drauf an, wie amusing alles war. In einer Nacht ist es mal gar nicht so amusing. Zumindest für einen nicht. An diesem Abend sind Esther und Iggy nicht zusammen unterwegs. Es ist morgens um 4. Iggy will telefonieren. Damals diese alte Telefonzellen, die hatten tatsächlich so Generalschlüsseln. Und da muss jemand so einen Generalschlüssel geklaut haben oder hatte eins und fand es lustig. Come on, honey. Take the call. Ja, bitte. Also morgens um 4 klingelt bei mir das Telefon. It's me. It's Iggy. It's Jim. Ich bin in der Telefonzelle eingesperrt. Wie eingesperrt? Ja, der war eingeschlossen. Ich habe ihn nicht geklappt. Ich habe aufgelegt. Fuck. Fucking shit. Fucking. Iggy versucht's nochmal. Aber Esther hat den Hörer nebens Telefon gelegt. Der arme Kerl war bis morgens um 7 mit dieser Telefonzelle eingesperrt, bis jemand vorbei von Taxifahrer in das gesehen hat. Und hat jemand angerufen, die haben ihn dann befreit. Polizei! Fuck! God damn it! Come on! Hoffen wir mal, dass am nächsten Tag keine Aufnahmesession angesetzt ist. Party beginnt im Hansa-Studio um 10. Also es war so ein einheitlicher Anfang. Und wir als Toningenieure haben dann also die Vorbereitung getroffen, Kaffee gekocht und wenn was angesagt war, eben aufgebaut, den Aufbau gemacht für Overdubs, also für Streicher oder für was auch immer. Und dann kamen die auch pünktlich. Iggy Pop, the passenger, take one, es läuft. Und dann ging das los, also dann wurde richtig gearbeitet am Band. Nicht? Dann war dann stramme Arbeitszeit und dann gab es Mittagessen. In der Kantine unten, die gab es dann auch schon. Oder man ging zum Italiener, das war so auch sehr beliebt. Ne? Bürgerlicher Berufsalltag. Iggy Pop, the passenger, take two. Irgendwie kriegen die Jungs das hin, trotz durchfeierter Nächte. Ja, deshalb habe ich mich auch gewundert. Also das fand ich schon erstaunlich, also wie das auf die Reihe gekriegt haben. Also das war schon toll. Ja. Kann sein, dass das Koks dabei manchmal hilft. Das mit dem Runterkommen klappt nämlich nicht so leicht, wie die beiden das geplant hatten. Ich bin aus L.A. geflohen, der Welthauptstadt des Kokains. Und wo landete ich? In der Welthauptstadt des Heroins. Es war wahrscheinlich an Drogen alles zu bekommen, was man haben wollte. Iggy Pop, the passenger, take three. Es läuft. Iggy hat ja auch ein Interview gegeben, dass er in Berlin von Bier, Wurst und Koks sich ernährt hat. Deswegen, ich spreche jetzt nicht aus dem Nähkästchen. Ich weiß nur, dass das Drogenkurier gab es, der kam dann regelmäßig und hat die versorgt. Nicht? Im Hansa-Studio muss das Zeug allerdings eh draußen bleiben. Drogen strikt verboten. Es wurde von vornherein abgelehnt, Drogen zu nehmen im Studio. Also es gab es nicht, sondern es gab nur Kindlebier. Und es stand immer eine Kiste Bier da. Iggy Pop, the passenger. Die Songs, die hier entstehen, haben viel mit dem Alltag zu tun. The Passenger zum Beispiel, Iggys größter Hit bis heute. Klar, da geht es auch um die großen Themen, dass wir alle nur auf der Durchreise hier sind und so weiter. Aber der Ausgangspunkt ist erstmal ziemlich banal. U-Bahn, S-Bahn, das war unser ganzes Glück. Also wir haben uns immer bestimmte Routen ausgesucht. Also Iggy hat sich die Routen ausgesucht und haben uns einfach in die Bahn gesetzt und haben Berlin erkundet. Wannsee gefahren mit der S-Bahn oder mal mit der U-Bahn da und da. Das hat Spaß gemacht irgendwie. Wir hatten kein Auto, also war das perfekt. Ob das nun gut ist oder nicht, ich bin absolut beeinflusst von meiner Umgebung. Das prägt mein Schreiben sehr stark. Das nimmt manchmal fast absurde Züge an. Es gibt einen Track auf dem Album, der heißt Neukölln. Es ist eine Gegend in Berlin, wo viele Türken unter schlechten Bedingungen hausen. Sie sind eine sehr isolierte Community. Das ist sehr, sehr traurig. Und diese Art der Realität hat viel zur Stimmung auf Low und Heroes beigetragen. Und ich bin damals in Neukölln, direkt an der Mauer, mit dem Auto sind wir lang gefahren. Das ganze Auto war vollgequallen, weil wir geraucht haben wie die Schlote. Und draußen war alles voll Kohlenluft von den Öfen im Winter. Und dazu dann lief dieses Stück von der Rückseite da, von der LP, von Heroes. Das war einfach wie die Musik zum Film. Ne? Also wir waren wirklich in einem Film. Und diese Unwirklichkeitsgefühle, die werden mit in dieser Musik wahnsinnig gut beschrieben, wie ich finde. Das ist ein tolles Abbild dieser Atmosphäre. Heroes, Bowies definitive Berlin-Platte mit dem definitiven Berlin-Song. Ein Liebeslied, das im Schatten der Mauer spielt. Bei den Arbeiten am Album hat er immer wieder ein junges Paar beobachtet, erzählt er. Sie hatten offensichtlich eine Affäre und ich dachte, warum sucht ihr euch von allen denkbaren Treffpunkten in Berlin ausgerechnet eine Bank unter einem Wachturm an der Mauer aus? Tun sie das wirklich? Oder ist das einfach die schönere Geschichte? Eine Liebe als Auflehnung gegen die staatliche Autorität? Andere erzählen die Entstehung des Songs anders. Auch mit einem Liebespaar, aber keinem Anonymen, sondern mit Tony Visconti und Antonia Maas. Antonia war als professionelle Sängerin beteiligt an den Backing Vocals, also an den Hintergrundchorstimmen. Hat die beiden gebeten, ihn doch mal alleine zu lassen. Er wollte sich mal mit dem Text beschäftigen. Und dann sind die also, haben die einen Spaziergang gemacht und da ist angeblich, hat er die angeblich beobachtet, wie sie sich da Arm in Arm an der Mauer bewegt haben, was also bis heute nicht also klar ist. Antonia sagt nein und Visconti hat mir also erzählt, ja, da war doch ein bisschen was, also da war, das war nicht ganz ohne. Und als sie dann wieder kamen, nach dieser halben Stunde, sagt er, I've got it, wir können jetzt aufnehmen. Und dann hat er diesen Text gesungen. Welche Version der Geschichte stimmt nun? Ist eigentlich auch egal. Heroes, das können alle sein. Das ist es ja, was der Song sagt. Das Liebespaar an der Staatsgrenze, die türkischen Migranten in Neukölln. Oder ein Superstar, der es schafft, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Ein Musiker, der schon mit 30 scheinbar alles erreicht hat und der trotzdem nochmal alles auf Null setzt und was Neues beginnt. Klingt pathetisch? Ja, klar. Und dann auch noch auf Deutsch. Heroes ist der Höhepunkt von Bowies Berlin-Trilogie. Deren dritter Teil, Lodger, aber schon in der Schweiz und in New York entsteht. Sometimes I feel the need to move on. So I pack a bag, move on. Move on. Well, I might take a train. Diesen drei Platten ist ein Lebensgefühl auf den Punkt gebracht worden, was jeder in dieser Stadt empfunden hat. Und das hieß halt einfach, aus dieser großen Depression Berlin die besten Früchte zu sammeln. Und dieses Gefühl, was er hier in Berlin vorgefunden hat mit der Frontstadt, das ist ja nun mal auch sehr speziell gewesen zu der Zeit, ne, dass man sowas erleben konnte. Ich wollte, er wäre hier gewesen, als die Mauer geöffnet wurde. Ich habe oft an ihn gedacht. Dann dachte ich, na, das wäre was. Wenn man zu der Zeit, ne, das war ja auch nochmal so eine Aufbruchsstimmung für so viele Menschen. Ne, so. Aber naja, da war schon wieder eine andere Zeit. Also ich glaube, durch die Anwesenheit von David Bowie in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, hatte zur Folge, dass plötzlich Bands aus aller Welt zu uns kamen, aus Finnland und aus Schweden und aus Australien, also von überall in der Welt. Depeche Mode, Killing Joke, Susie and the Banshees, Sisters of Mercy, Nick Cave and the Bad Seeds und die einstürzenden Neubauten haben hier Platten aufgenommen. Und die Bands kommen bis heute. Pixies, U2, R.E.M., Manic Street Preachers, Snow Patrol, Peter Fox, The Cooks, Olli Schulz, Kent, Supergrass. Jemand betritt so eine Stadt, stellt seinen Koffer hin, mietet eine Wohnung an und macht was. Und viele Jahre später setzen sich all diese Bemühungen und diese harte Arbeit an diesen Alben und dieser Kampf mit sich und den Drogen und den Begegnungen und den Einflüssen setzen sich zusammen zu etwas, was der Staat etwas zurückgibt. Die ganze Schmelztiegelhaftigkeit von Berlin, was Berlin immer hatte, ist aber irgendwie zum Blühen gekommen durch dieses Phantom David Bowie. Dadurch, dass es jemanden gab, den eigentlich kaum jemand gesehen hat, der aber eine ganz magische Präsenz hatte für die Stadt. Und er hat was hinterlassen, was unglaublich ist. Also er hat hinterlassen, dass in diesem Wasteland, in diesem West-Berlin, solche Sachen möglich sind. Dass man ohne den Einsatz von riesigen Mitteln, sondern einfach nur mit schierem Talent und Kommunikation Sachen erzeugen kann, die larger than life sind. Und wo sind wir jetzt? David Bowie fragt sich das in seinem Song Where Are We Now von 2013. Da erinnert er sich an Berlin, diese anderthalb Jahre. Vielleicht seine beste Zeit. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that. That I could do that, just walking the day. Er singt über die U-Bahn am Potsdamer Platz, das KDW, die Nächte im Dschungel. Sitting in the jungle. Heute sehen Touristen sich das beim Sightseeing an. Sie kommen von überall. Weil gerade nach dem Comeback, wo er hat ja vor zwei Jahren dieses Comeback-Album mit diesem Berlin-Song Where Are We Now, wirklich toll, dass er sich so erinnert an seine Zeit und auch fast schon ein bisschen wehmütig an diese Zeit erinnert. Ganz viele Engländer, ganz viele Skandinavier, Amerikaner, Italiener, Spanier, so wie heute Franzosen, aus Marokko war heute jemand mit dabei und der war auch, ich glaube, Anfang 20, aber absoluter Hardcore-Fan und die wollen dann alles wissen, alles. Naja, alles vielleicht nicht. Es geht ja auch gar nicht. Es ist nicht ein Gefühl. Und manchmal kann man Gefühle nicht erklären. Ich denke, das ist das Wichtigste, glaube ich, dran. Das ganze Berlin war ein großes Gefühl. Und Gefühle kann man einfach nicht erklären und sollte man auch nicht, denke ich. Gotta leave a little mystery. I've never felt freer than I did in Berlin. Ich habe mich nie wieder so frei gefühlt. David Bowie in Berlin. Von Christian Möller. Mit O-Tönen von Iggy Pop, Edu Meyer, Claudia Skoda, Jim Rakete, Wolfgang Müller, Esther Friedmann, Thilo Schmid und Edgar Fröse. Mit Andreas Fröhlich als David Bowie. Daniel Brunet als Iggy Pop. Johannes Flachmeier als Tony Visconti. Florian Anderer als Edu Meyer. Und Anna Böttcher, Gerd Grasse, Bettina Kurt, Johanna Marx. Als Erzähler Stefan Kaminski. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Jasmin Schäffler. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015.